Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Alice begann sich recht zu langweilen, wie sie neben ihrer Schwester am Ufer saß und nichts zu tun hatte. Die Schwester liest in einem Buch und Alice könnte ja mit... Aber es waren keine Bilder oder Unterhaltungen darin. Und wozu ist ein Buch ohne Bilder oder Unterhaltungen nütze? Die Geschichte mag doch spannend. Alice findet es fad auf der Wiese am Fluss mit der Schwester und verliert sich in ihrer eigenen Geschichte. Denn die wird just jetzt interessant, als dieses weiße Kaninchen um die Ecke hoppelt, eine Uhr aus der Westentasche zieht. Oh weh, oh weh! Ich werde zu spät kommen. Und in einem Erdloch unter der nächsten Hecke verschwindet. Alice springt natürlich hinterdrein. Entweder war der Schacht sehr tief oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte im Fallen reichlich Zeit, sich umzusehen. Sie sah auf die Wände des Schachtes und stellte fest, dass sie mit Wandschränken und Bücherregalen bedeckt waren. Hier und da sah sie Landkarten und Bilder an Haken hängen. Sie nahm im Fallen ein Gefäß von einem der Regale. Es trug ein Schild mit der Aufschrift Orangenmarmelade. Ich bin bestimmt schon in der Nähe vom Mittelpunkt der Erde. Mal sehen. Das wäre dann 4000 Meilen tief, meine ich. Aber an welchem Breitengrad oder Längengrad ich dann wohl angekommen sein mag? Alice hatte keine Vorstellung, was ein Breitengrad war, noch ein Längengrad, nahm aber zu gern diese schönen großen Wörter in den Mund. Dass die ihr bekannten wie weniger bekannten Wörter im Wunderland mitunter ganz andere Bedeutungen und Nichtbedeutungen haben werden, weiß Alice an dieser Stelle noch nicht. Erst einmal mutet der Weg dorthin reichlich unwirklich an. Alice mit dem kurzen Rüschenkleidchen, der gestärkten Schürze und den kecken Locken schreckt das nicht. Immerhin... Ich bin 7 Jahre und 6 Monate. Alt genug, findet ebenso ihr Autor Lewis Carroll. 1863 schickt er das mutige Mädchen auf eine fantastische Traumreise durch seinen wohl berühmtesten Roman, Alice im Wunderland. Eine Art von Reise einfach. Eine Reise, in der sie reift und irgendwo auch sozusagen sich entscheiden muss, woran sie glaubt und welche Regeln sie akzeptiert und welche sie nicht akzeptiert. Urteilt die Passauer Literaturwissenschaftlerin Dorothea Will. Sie geht ja auch wirklich gereift letztendlich aus diesem Wunderland-Traum hervor, indem sie dann einfach entscheidet, nein, das ist alles Nonsens. Bis Alice allerdings vernünftigerweise beschließt, wieder aufzuwachen in der Realität, lässt sie sich auf allerlei absurde Abenteuer ein. Sie debattiert mit den bizarren Wassertieren im Tränenreich, diskutiert mit der moralinsauren Herzogin und ihrem Ferkelbaby, streitet beinahe mit der Raupe, die selbstgefällig an einer Wasserpfeife nuckelt. Das Kind beißt in irgendwelche Pilze oder herumliegende Korinthenkuchenstücke. Seltsame Fläschchen ohne Beschriftung werden ausgetrunken. Reine Mittel zum Zweck. Zaubermittel, um zu wachsen oder zu schrumpfen. Denn im Roman Wunderland ändern sich die Größenverhältnisse permanent. Maße und Gewichte genauso. Selbst die Zeit lässt sich Zeit. Oder auch nicht. Oh, meine armen Ohren und mein Schnurrbart. Wie spät es wird. Lewis Carroll hat mit 13 Jahren angefangen zu schreiben. Er hat Familienmagazine rausgegeben, wo man schon die ersten Quellen von Alice finden kann. Also Gedichte, Nonsens, Lyrik, Parodien. Er hat Theaterstücke geschrieben für seine Geschwister. Erzählt die Tübinger Anglistin Angelika Zirka. Es waren 11 Geschwister insgesamt. Und er war der drittälteste. Glaube ich, hat er sich in einer verantwortungsvollen Rolle gefühlt und hat eben früh angefangen, Texte zur Unterhaltung seiner Geschwister zu schreiben. Überhaupt scheint das Leben des kleinen Charles Lutwidge Dodson, der sich später aus den Buchstaben seines Namens das Pseudonym Lewis Carroll zusammenwürfelt, überhaupt scheint dieses Leben früh auf eines ausgerichtet: Schriftsteller werden. Ganz so klar gesetzt, wie das einige Literaturwissenschaftler heute aus biografischem Material ableiten, ist das nicht. 1832 geboren, wächst Charles im alten Pfarrhaus von Daresbury im County Cheshire im Norden Englands auf. Die Familie konservativ, anglikanisch, obere Mittelklasse. der Vater ein angesehener Geistlicher. In einer Privatschule lernt der Junge fleißig. Das, was ihn interessiert. Sprachen und Mathematik faszinieren ihn. Literarische Versuche und Skizzen veröffentlicht er in der Schülerzeitung. Seine Kameraden lesen das Heft gerne. Die Lehrer loben seine Zensuren. Der Vater ist stolz. Zunächst. Denn weniger begeistert ist Pfarrer Dodson, als sich der Stammhalter zwar an seinem früheren College in Oxford einschreibt, dem Christ Church, jedoch entgegen Dodsonscher Tradition nur im Nebenfach Theologie belegt. Hauptfach ist Mathematik. Der väterliche Zuspruch jedoch samt Finanzspritzen bald wieder gesichert. Das Studium hindurch bleibt der Sohn abonniert auf den Platz des Jahrgangsbesten. Dem Abschluss mit Auszeichnung folgt 1855 die Festanstellung als Dozent. Das Einkommen ermöglicht ein durchaus angenehmes Leben. Wäre die Tätigkeit als Tutor nur nicht so unangenehm? Die Studenten sind älter, reicher, dümmer, wollen nichts lernen. Dozent Dodson will nichts lehren. Was ja wiederum irgendwie zusammenpasst, befindet der. Und klagt einem Bekannten: So sitze ich also in der äußersten Ecke des Zimmers. Vor der geschlossenen Tür sitzt der Diener, vor der äußeren Tür, ebenfalls geschlossen, sitzt der Unterdiener. Eine halbe Treppe tiefer sitzt der Unterunterdiener und draußen im Hof sitzt der Schüler. Die Fragen werden von einem zum anderen gebrüllt und die Antworten kommen genauso zurück. Es ist ziemlich verwirrend, bis man sich daran gewöhnt hat. Dodson übertreibt, wie in vielen seiner Briefe, Tagebucheintragungen, Texte. Aber er gewöhnt sich tatsächlich an die Arbeit an der Universität. Ambitionen auf eine wissenschaftliche Karriere hegt er nicht. Braucht er auch nicht, bestätigen ihm Kollegen. Zwar gelten seine Ausführungen zu Algebra, Trigonometrie und vor allem zur symbolischen Logik als durchaus inspiriert. Seine fachlichen Leistungen werden gewürdigt. Genauso ist er wie etliche Fakultätsmitglieder Puritaner, tritt also ein für die Reformation der Kirche nach kalvinistischen Grundsätzen. Aber er macht aus seiner Theaterleidenschaft keinen Hehl. Das irritiert viele Mitpuritaner an der Universität. Wer dem Teufelswerk Theater zugeneigt ist, dem fehlt jede Eignung zum kirchlichen Amt, bescheidet schließlich der Bischof von Oxford. Dodson hat damit weder die Chance, doch Diakon zu werden, wie er kurz überlegt, noch eine Stelle als Ordinarius in der Mathematik zu besetzen. Dem jungen Mann Mitte 20 ist das Urteil von Vorgesetzten wie der Gesellschaft generell einerlei. Er ist halt etwas anders als andere. Schlichtweg skurril erscheint der 1,80 Meter große, schlanke Mann mit den braunen Locken und den blauen Augen vielen Zeitgenossen. Mr. Dodson, wie er sich von Mitarbeitern und Freunden nennen lässt, trägt im Beruf das damals an der Universität übliche schwarze Priestergewand mit dem hohen schwarzen Hut. Zur Freizeitgarderobe hingegen gehören ausschließlich weiße Flanellanzüge, weiße Strohhüte und weiße Handschuhe. Mr. Dodson trennt Geschäftliches und Privates. Man könnte auch sagen, er spaltet seine Persönlichkeit immer konsequenter. Ab 1856 veröffentlicht er Gedichte und Erzählungen ausschließlich unter dem Pseudonym Lewis Carroll. Der Name steht für den hellen, leichten, fröhlich umgänglichen Charakteranteil in ihm, der scheinbar mühelos Wortspiele und Geschichten erfindet. Fantastisch, verspielt, verzaubert. Charles Lutwidge Dodson hingegen bleibt der schüchterne, einsilbige Dozent, der steifbeinig durch Oxfords Akademikerkreise starkst. Der nur in Gegenwart von Kindern auftaut, sein Stottern verliert, zum ewig jungen Lewis Carroll wird. Das mit dem Stottern ist bloß eine Anekdote. Die enge Beziehung zu Kindern jedenfalls ist weitlich belegt. Allein gut 1000 Briefe an die Töchter von Kollegen und Bekannten sind erhalten. An Kathleen. So hoffe ich nun, dass ich dich zu meinen Kinderfreunden zählen darf. Ich liebe Kinder, abgesehen von Jungen. Und habe mehr Kinderfreunde, als ich an meinen Fingern aufzählen könnte. Und wäre ich ein Tausendfüßler. Ah, übrigens, haben die eigentlich Finger? Als Kinderfreunde in Frage kommen nur Mädchen. Die bis heute bekannteste kleine Freundin heißt Alice Little, erklärt Anglistin Angelika Zirka. Ursprung dieser Geschichte Alice im Wunderland war eine Bootsfahrt mit Alice Little, die Tochter des Deans von Christchurch College, wo Lewis Carroll als Dozent für Mathematik gearbeitet hat. Der 4. Juli 1862 ist ein sonniger Freitagnachmittag. Dekan Henry George Little und seine drei Töchter sitzen mit Mr. Dodson im selben Boot. Die Flussfahrt führt von Oxford die Themse hinauf. Nach einer Teepause am Ufer geht es retour. Unermüdlich unterhält der Gast den Nachwuchs mit selbst erfundenen Abenteuern. Die Kinder bekommen nicht genug davon, besonders die 8-jährige Alice. Zumindest in dieser am häufigsten kolportierten Version der Romanentstehung. Die Bootsfahrt gab es, so oder ähnlich, tatsächlich. Und wohl auch die Anfrage von Alice, ob Mr. Dodson, alias Lewis Carroll, freundlicherweise seine fabelhaften Gedankengebäude notieren möchte. Der setzt sich stehenden Fußes an den Schreibtisch, um nichts zu vergessen, was er da auf dem Ausflug vor sich hingesponnen hat. Der Schreibtisch steht in einer zugigen, engen Einzimmerwohnung. Obschon er sich etwas leisten könnte, lebt Carroll bescheiden, um nicht zu sagen, er ist knausrig. Er konzentriert sich aufs Wesentliche, und das bedeutet für ihn Schreiben. Wunderland-Einfälle hat er viele, fast zu viele. Die Ideen, Entwürfe, Skizzen in ein Konzept zu gießen, kostet Zeit. Der Perfektionist feilt pedantisch an Wortspielen, spitzt Pointen zu, fertigt Illustrationen an, verwirft, fasst neu. Statt 1863 unterm Weihnachtsbaum findet Alice erst im November 1864 auf dem Wohnzimmertisch die 90 Seiten, abgefasst in penibel kleiner Handschrift. Also es gibt eine ganz süße Anekdote, ein alterer Schriftsteller, den man hier gar nicht so kennt in Deutschland, George MacDonald, hat die Geschichte seinem Sohn vorgelesen und der meinte daraufhin, dass es davon 60.000 Kopien geben sollte von dem Buch. Der Zufall spielt Carroll hier in die Hände, resümiert die Tübinger Literaturwissenschaftlerin Angelika Zirka. Bei einem Besuch entdeckt jener George MacDonald das Alice-Manuskript auf dem Wohnzimmertisch der Familie Little und animiert den Verfasser dazu, es für eine breite Öffentlichkeit aufzubereiten. 1865 kommt Alice im Wunderland in neuer Fassung bei Macmillan heraus, einem renommierten Verlag, der kräftig die Werbetrommel rührt. Ein paar Jahre vor Alice im Wunderland erscheint A Book of Nonsense von Edward Lear, der damit so ein bisschen die Nonsensliteratur hoffähig macht und auch da schon so eine Vorreiterrolle für die Kinderliteratur ermöglicht, weil er letztendlich den kreativen Umgang mit Sprache erlaubt. Anders als Lear verzichtet Carroll in seinem Buch auf alles Moralisieren. Er wählt die Perspektive eines Kindes, das erst ausloten muss, warum die Welt wie funktioniert und weshalb wer welche Annahmen darüber vertritt, wie sie sich zu drehen hat. Zum Beispiel die Grinsekatze auf dem Baum. Mal ist sie komplett sichtbar, mal hängt nur ihr körperloses Grinsen zwischen den Ästen. Würdest du mir sagen, bitte, welchen Weg ich von hier aus einschlagen soll? Das hängt zu einem guten Teil davon ab, wo du hin möchtest. Das ist mir ziemlich gleich. Dann ist es gleich, welchen Weg du einschlägst. Solange ich nur irgendwo hinkomme. Oh, das wirst du ganz sicher, wenn du nur lange genug gehst. Was für Leute wohnen in dieser Gegend hier? In der Richtung wohnt ein Hutmacher und in der Richtung wohnt ein Märzhase. Besuch, wen du willst. Sie sind beide verrückt. Aber ich will nicht unter verrückte Leute gehen. Oh, das kannst du nicht vermeiden. Wir alle hier sind verrückt. Ich bin verrückt, du bist verrückt. Woher willst du wissen, dass ich verrückt bin? Du musst es sein, sonst wärst du nicht hier. Queen Victoria hat das Buch gelesen, Oscar Wilde hat es gelesen. Carroll war schon bekannt dafür, also er verkehrte auch in literarischen Kreisen. Und wurde schon als Autor auch sehr wahrgenommen. Besonders freut ihn die Anerkennung seiner Kinderfreundinnen. Die Schar der kleinen Mädchen, mit denen er Ausflüge in den Park, den Zoo, in die Stadt unternimmt oder Briefe voller Rätsel, Wortspiele, fantastischer Abenteuer tauscht, wächst stetig. an, Mary. Sei das nächste Mal nicht so rasch bei der Hand mit dem Glauben. Ich sag dir warum. Wenn du dich anstrengst, alles zu glauben, ermüdest du die Glaubemuskeln deines Geistes. Und dann bist du so schwach, dass du die einfachsten wahren Dinge nicht mehr glauben kannst. Erst letzte Woche strengte sich ein Freund von mir an, das tapfere Schneiderlein zu glauben. Er brachte das auch fertig, war aber so erschöpft davon, dass er, als ich ihm sagte, es regne, und das war wahr, es nicht glauben konnte, sondern ohne Hut oder Schirm auf die Straße hinauslief, weshalb sein Haar ernstlich feucht wurde und eine Locke fast 2 Tage lang ihre alte Form vergeblich suchte. Merke, auch davon ist nicht alles wahr. Leider. Regelmäßig lädt Dodson alias Carol die Mädchen zum Modellsitzen in seine Wohnung ein. Carol stellt sich den Speicher voll Kulissen. Davor drapiert er die Kinder in Kostümen, als Feen, Nymphen, Bettelmädchen. Sogenannte lebende Bilder sind in Mode. Manche Szenen, die der onkelhafte Freund ablichtet, muten etwas sehr freizügig an. Für Carol liegt der Reiz wohl allein im Betrachten. Im Tagebuch erwähnt er selten nächtliche Anfechtungen und sündige Gedanken, die er sofort bekämpft. Wie er behauptet, indem er sich im Bett selbst Mathematikaufgaben stellt. Tauschen die jungen Damen schließlich die Kinderschuhe gegen hohe Hacken, bricht er den Kontakt ab. Erwachsene Frauen interessieren ihn nicht. Intime Männerbekanntschaften genauso wenig. Die eine innige Freundschaft jedoch, um die sich der Schriftsteller am meisten bemüht, wird von der Gegenseite beendet, noch ehe der Wunderland-Roman in den Ladenregalen steht. Während der letzten paar Tage habe ich vergebens gebeten, die Kinder mit auf den Fluss nehmen zu dürfen. Also Alice, Edith und Rhoda. Aber Mrs. Little will künftig keines gehen lassen. Ziemlich überflüssige Vorsicht. Mitnichten findet Mutter Little. Sie unterbindet jedwede Besuche und vernichtet sämtliche Briefe Carols an ihre Töchter. Ob sie die aufkommenden Gerüchte über den Autor und seine Muse Alice leid ist? Auch Carol hat keine Briefe aufgehoben zum Thema. Es ist auch bekannt, dass Alice Little später auch ein bisschen darunter gelitten hat, unter diesem Status, dieses Traumkind zu sein. Bilanziert Angelika Zirker spätere Aussagen der erwachsenen Alice. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch von Carol nicht so gedacht gewesen, dass sie 1:1 dem entsprechen sollte, wie die wahre Alice im wahren Leben war. Darf Carol den Weg der Person Alice qua mütterlichem Verbot nicht mehr kreuzen, bleibt das Projekt Alice dennoch sein Ziel. Die Latte liegt hoch. Die Fortsetzung des Wunderland-Romans soll bisheriges übertreffen. Unbedingt. Bei weitem. Kein Reim ist dem Literaten gewandt genug, kein Wortspiel brillant genug. Die Gesprächspartner könnten noch unglaublicher, die Dialoge weit verworrener sein, Bedeutungen müssten stärker gebrochen, Identitäten öfter demontiert und neu konstruiert werden. Die despotische Rote Königin braucht bessere gute Gründe, um ihre Spielkartensoldaten permanent einen Kopf kürzer zu machen. Humpty Dumpty, das Ei, das in Hemd, Hose und Schuhen auf der Mauer sitzt, ein kniffligeres Gedicht, dessen Worte er für Alice entwirren kann. Es war britzlig und der schlinke Totz zerschiert und drilbertesk weh ich. Ganz jämmerig ward's dem Borgoglotz und die traute Schratte schrie ich. Britzlig bedeutet 4 Uhr nachmittags, die Zeit, wenn das Abendessen im Topf zu brutzeln anfängt. Das erklärt es sehr gut. Und schlink? Nun, schlink bedeutet schlank und flink. Flink ist so viel wie geschäftig. Verstehst du, das ist wie bei einer Schachtel. Es sind 2 Bedeutungen in ein Wort hineingepackt. Jetzt verstehe ich. Und was sind Totze? Nun, Totze sind so etwas wie Dachse. Sie sind so etwas wie Eidechsen. Und sie sind so etwas wie Korkenzieher. Das müssen sehr merkwürdig aussehende Geschöpfe sein. Das sind sie. Ferner bauen sie ihre Nester in Sonnenuhren, ferner ernähren sie sich von Käse. Hat er sicher, gerade wenn es um Wortspiel und Ähnliches geht, auch Vorbilder in Shakespeare gehabt. Er war ein großer Theaterfan, also er kannte die Werke und hat da sicher Anregungen bekommen. Andererseits haben wir es im viktorianischen Zeitalter mit einem Zeitalter zu tun, wo ganz viel gespielt wurde, also Gesellschaftsspiele. Spielzeug für Kinder ist eine große Mode zu der Zeit und er ordnet sich da sicher in einen Trend ein mit dem, was er literarisch gemacht hat. Spielerisch leicht möchte Carol Band 2 gestalten, Alice hinter den Spiegeln. Schwerer getan hat er sich nie. Er schiebt andere Arbeiten dazwischen, Gedichte, Erzählungen, mathematische Abhandlungen, theologische Aufsätze. 1871 endlich, nach 6 Jahren Texten und Umschreiben, erscheint der 2. Alice-Roman. Und fällt bei etlichen zeitgenössischen Kritikern durch. Was vorher so spontan, schablonenhaft, schräg anmutete, wirkt diesmal überstrukturiert, gewollt. Die Erwartungen an den mittlerweile berühmten Schreiber sind enorm. Sein dubioses Doppelleben als eigenbrötlerischer Mr. Dodson hier und gesellschaftsgewandter Lewis Carroll da verstört. Dazu die seltsamen Kinderfreundschaften mit kleinen Mädchen. Der Ausnahmeliterat Lewis Carroll wird andauernd an sich selbst gemessen. Dabei gutiert das Publikum Bewährtes. Die Nonsensballade um das mysteriöse Wesen namens Snark, das praktisch beim Anzünden von Lichtern ist, keinen Spaß versteht und Badekarren liebt, wird begeistert gefeiert. Das Alterswerk Sylvie und Bruno, ein moralisierender Roman, angesiedelt irgendwo zwischen Feenwelt und Realität, findet kaum Fürsprecher. Keinen könnte das weniger tangieren. Carroll lebt in seinem eigenen Kosmos. Finanziell kann er sich das inzwischen leisten. Manches will er sich aber nicht leisten. So lebt der 65-Jährige immer noch in der zugigen, engen Wohnung im Christchurch College in Oxford, obschon er längst nicht mehr unterrichtet, und spart an der Heizung. Im Januar 1898 stirbt Charles Lutwidge Dodson infolge einer Lungenentzündung. Lewis Carroll war eben immer etwas anders als die anderen, zum Glück. Denn so kann sich die Wissenschaft bis heute an seinen Werken abarbeiten. Können internationale Herausgeber an der rechten Übersetzung der Wortspiele und Reime tüfteln. Biografen nach fehlenden Hinweisen suchen, die doch noch wissen lassen, wie nun der Autor und die echte Alice zueinander standen. Und der Leser sich immer wieder aufs Neue hineinwagen ins Abenteuer Wunderland. Im Gepäck Lewis Carrolls Warnung. Aber du weißt ja, du kannst nicht erwarten, dass jede Einzelheit einer Geschichte etwas bedeutet. Sie hörten Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Amelie Brauer, Ruth Geiersberger, Sven Hussock und Johannes Hitzelberger. Technik Susi Harasim. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.